Das Licht hier in der Wüste ist scheußlich. Viel zu grell. Möchte wissen, wie ich da anständige Bilder zustande bringen soll. Ah, wie weit ist es denn noch? 3-4 Meilen. Das hast du vor einer halben Stunde auch schon gesagt. Kann ich etwas dafür, wenn die Karte nicht stimmt? Natürlich. Schließlich bist du der Boss. Ich glaube, ich werde unserem geschätzten Herrn Chefredakteur mal gehörig die Meinung sagen, wenn wir zurück sind. Immerhin durften wir 2 Tage in Las Vegas verbringen. Na toll. Genau das, was ich mir schon immer gewünscht habe. Einem Haufen Millionären zuzusehen, wie sie ihr Geld verschleudern. Du bist nur sauer, weil du beim Blackjack verloren hast. Stimmt. Ich werde die $200 auf die Spesenrechnung setzen. Morwayne wird sich freuen. Soll ich dir sagen, was er dir antworten wird? Wenn man nichts von Karten versteht, sollte man die Finger davon lassen. Wahrscheinlich wird er noch verlangen, dass ich eventuell Gewinne an die Redaktion erführe. Da vorne. Siehst du den Zaun? Sieht ziemlich mickrig aus. Betreten verboten. Vielleicht sollten wir das ernst nehmen und umkehren. Das Tor ist zum Glück nur angelehnt. Komm, Craig. Zurück zum Wagen. Vorne ist jemand. Entschuldigung, wir suchen Professor Sonstrup. Den Professor? Der wird wohl auf der Baustelle sein. Und wo finden wir die? Einfach weiterfahren. Ist so ein weißer Fertigbau. Können wir gar nicht verfehlen. Okay, danke. Seltsam. Es ist gar keiner hier. Und dabei müsste es auf einer Baustelle wie dieser doch von Menschen wimmeln. Es ist noch nicht einmal 6. Vielleicht fangen sie erst später an. Quatsch. Die arbeiten normalerweise rund um die Uhr. Sieh mal, da hinten. Ein Streifenwagen. Da muss irgendwas passiert sein. Scharfsinnig wie immer. Unser rasender Reporter. Halt mal hier. So, da wären wir. Hey, ihr von der Presse werdet auch immer schneller, was? Wir habt ihr so flott von der Sache Wind gekriegt, hä? Wie kommen Sie darauf, dass wir von der Presse sind? Ja. Die Kamera, die Sie da umhängen haben, kostet vermutlich mehr als ein Neuwagen. Außerdem rieche ich Reporter. Meilenweit gegen den Wind. Eigentlich suchen wir bloß Professor Sonstrup. Aber wenn es eine lohnende Story gibt... Habe ich nicht. Und jetzt schleich dich, du Hutze. Darf ich fragen, was Sie hier zu suchen haben? Das hier ist Privatgelände. Meine Kollegen und ich wurden eingeladen. Am besten Sie fragen Professor Sonstrup. Er weiß Bescheid. Sie kommen vom Time Life Magazine? Richtig. Vielleicht wären Sie so freundlich, uns zum Professor zu führen. Sie müssen mein schlechtes Gewissen entschuldigen. Ich bin Professor Sonstrup. Hallo. Ihr Kommen wurde mir natürlich angekündigt. Aber ich habe es in der Aufregung ganz vergessen. Land. Betty Land. Und das ist mein Kollege Craig Sanders. Was ist denn eigentlich passiert? Irgendein Vandale hat in der letzten Nacht unseren Pterodactylus zerstört. Ihren Ptero was? Pterodactylus. Kommen Sie mit. Ich zeige Ihnen, was das ist. Ah, okay. Hier. Das war einmal die sorgsam angefertigte Kunststoffkopie eines urzeitlichen Flugsauriers, eines Pterodactylus. Ich mache nur kurz ein paar Bilder. Es wäre mir lieber, wenn Sie das nicht fotografieren würden. Warum? Nun, wir haben Ihrer Redaktion die Erlaubnis zu dieser Reportage eigentlich aus Publicity-Gründen erteilt. So etwas dient aber nicht gerade als positive Werbung. Alles, was die Leute interessiert, dient der Werbung. Glauben Sie mir, Negativ-Publicity ist manchmal die beste. Trotzdem. Wir werden die Aufnahmen nicht veröffentlichen, wenn Sie Wert darauf legen. Professor, haben Sie eine Ahnung, warum jemand diese Figur zerstören wollte? Es sieht so aus, als hätte man versucht, sie zu stehlen. Aha. Die Polizei ist auch dieser Meinung. Sehen Sie, die Figur stand fast 5 Meter weiter südlich. Sie muss von jemandem hierhin geschafft worden sein. Aha. Wahrscheinlich hat man sie nicht mutwillig, sondern beim Versuch, sie fortzuschleppen, beschädigt. Aber das Ding muss doch Zentner wiegen. Etwas mehr als 2 Tonnen. Gehen wir in mein Büro. Also, fangen wir mit dem offiziellen Teil an. Was wollen Sie wissen? Ja, eigentlich alles. Vor allem, wie kommt ein renommierter Professor wie Sie dazu, bei der Erschaffung eines Vergnügungsparks mitzuwirken? Nun, das ist ganz einfach. Auch Professoren müssen von irgendetwas leben. Und die Arbeit hier wird gut bezahlt. Ja. Wenn Sie wüssten, was ein normaler Universitätsprofessor in der Regel verdient, würden Sie diese Frage wohl gar nicht stellen. Das ist der einzige Grund? Ich war nie der Typ eines Gelehrten, der gerne in alten Bibliotheken herumwühlt und verstaubte Bücher wälzt. Ah. Es hat mich nie ausgefüllt, nur zu theoretisieren. Mhm. Und die Frühgeschichte unserer Welt hat mich schon als Kind fasziniert. So, so. Also habe ich sofort zugegriffen, als man mir diesen Job angeboten hat. Das Kind im Manne. Sozusagen. Aber unterschätzen Sie unsere Arbeit nicht. Sicher, dieses Unternehmen ist in erster Linie kommerzieller Natur. Die Geschäftsleitung will Geld verdienen, das ist klar. Aber allein dazu hätten sie einfach ein paar Trickspezialisten aus Hollywood kommen lassen müssen. Nein, es gibt auch in unserer Welt noch einige wissenschaftlich interessierte Menschen. Meine Aufgabe ist es, die Saurier der Urzeit so lebensecht zu rekonstruieren, wie es nach heutigem Wissensstand möglich ist. Wenn ich mich hier so umsehe, scheint Ihnen das gelungen zu sein. Ja, ich bin sehr stolz. Wir haben in den letzten 2 Jahren viel geschafft. Und im Augenblick sind wir dabei, einen ganzen Urzeitwald aufzubauen. Aus Kunststoff, versteht sich. Wie lange werden Sie noch brauchen? Höchstens 1 Jahr. Wenn nichts dazwischen kommt. Wir werden Wachen aufstellen. Allerdings bezweifle ich, dass die Diebe wiederkommen. Wenn Sie beide Lust dazu haben, sehen wir uns jetzt die Baustelle an. Und, Professor? Wo sind nun Ihre Lieblinge? Der erste steht hier drüben. Kommen Sie. Wow. Das Ding sieht aus wie eine Kreuzung aus einem Emu und einer aufrechtgehenden Eidechse. Ha. Ein Ornithomimus. Wirklich beeindruckend. Ja, das Modell wirkt absolut lebensecht. Fassen Sie ihn ruhig an. Was ist das? Unsere Techniker haben verdammt lange gebraucht, um diesen Kunststoff zu entwickeln. Ah, Kunststoff. Wir wollen den Leuten die perfekte Illusion bieten. Natürlich werden sie die Modelle anfassen. Und ich bin der Meinung, dass die Illusion erheblich gestört wird, wenn sie plötzlich kaltes Plastik unter ihren Fingern spüren. Das ist fantastisch. Betty, das musst du auch mal probieren. Komm schon. Oder hast du etwa Angst? Wirklich beeindruckend. Okay, okay. Professor, wo sind denn die anderen Saurier? Die meisten sind noch nicht fertig. Wir setzen sie hier auf dem Gelände nur zusammen. Zumindest die Großen. Aber einige stehen schon dort im Dschungel. Gehen wir hin? Natürlich. Folgen Sie mir. Wie viele Modelle werden hier stehen, wenn der Park fertig ist? Einige hundert. Sehen Sie das, Mr. Sanders? Dieses Ding da zwischen den Palmen? Ja, aber das sind keine Palmen, sondern Zikaden. Gewissermaßen die Vettern unserer heutigen Palmen. Genau wie dieses Gürteltier. Ha, ein tolles Motiv. Kommen Sie einfach nach, sobald Sie fertig sind. Ich gehe schon mal vor. In Ordnung. Hey, sag mal, was ist los mit dir? Geht's dir nicht gut? Nein, ich... Schon gut. Ich hab nur gefragt. Doch, ich... Ach, lass mich doch in Ruhe. Das wollten Sie doch bestimmt sehen, oder? Unsere Giganten. Ist ja der Wahnsinn. Ihre Techniker haben sich echt selbst übertroffen. Der Kleine ist ein Triceratops. Und der andere ein Tyrannosaurus Rex. So viel Ahnung habe ich auch von Dinosauriern. Aber ich habe sie mir nicht so riesig vorgestellt. Ich muss Sie enttäuschen. Der Tyrannosaurus Rex ist noch nicht fertig. Das da ist ein Gorgosaurus. Ich als Laie sehe da keinen Unterschied. Das ist nicht verwunderlich. Gorgo ist sozusagen der Großvater von Rex. Ein wenig kleiner, etwas leichter. Craig, Er was? Nichts. Dieses Licht ist scheußlich. Viel zu grell. Ich möchte wissen, wie ich da anständige Bilder zustande bringen soll. Wie weit ist es noch? Fühlen Sie sich nicht wohl? Die Hitze. Mich macht sie auch fertig. Das kann ich gut verstehen. Man gewöhnt sich nur schwer daran. Was halten Sie davon, wenn wir eine kurze Pause machen? Setzen wir die Führung doch in 20 Minuten fort. Ja, das ist eine gute Idee. Danke. Also, der Professor ist weg. Sag schon, Betty. Was ist mit dir los? Und red dich bloß nicht wieder raus. Dafür kenne ich dich zu gut. Es ist nichts, Craig. Ich... Ja, was denn? Für einen Moment, da habe ich mir eingebildet, dass das Ding sich bewegt hat, aber... Das ist ja nicht möglich, oder? Hey, Smitty, warum hältst du an? Was wollen wir hier mitten in der Nacht? Ach, wir beide haben hier noch was zu erledigen, mein Bester. Ach ja? Und was? Dick, dachtest du wirklich, ich wüsste nicht, was du abziehst? Mann, wovon sprichst du? Von dem Stoff, den du abgezweigt hast. Verdammt, du wolltest mich reinlegen! Ey, Scheiße. Steck das Ding weg, Mann. Nee, Kumpel. Jetzt wird abgerechnet. Du willst mich erschießen? Yep. Und dann verscharre ich dich hier in der Wüste. Und deine Leiche findet niemand. Dafür sorge ich. Bitte. Smitty, wir können das doch auch anders klären, ich... Nee, kein Bock. Genug geredet. Was zum Teufel... Shit! Scheiße, Mann! Nein! Nein! Nein! Hau ab, du Mistvieh! Stirb doch endlich! Oh nein! Nein! Scheiße! Das ist im Moment alles, was ich für Ihre Kollegin tun kann. Wissen Sie, ob sie schon öfter so schlimme Albträume gehabt hat? Ich meine, in Kombination mit einem solchen Anfall wie heute Nacht. Keine Ahnung, Doktor. Ich glaube nicht. Jedenfalls hat sie mir noch nie davon erzählt. Natürlich kann das auch mit der Klimaveränderung zu tun haben, wenn es normalerweise auch nicht so krass auftritt. Sie wohnen in San Francisco, sagen Sie? Ja. Schon möglich, wenn man das milde Küstenklima gewohnt ist und dann zu uns nach Vegas kommt. Wenn noch was ist, rufen Sie mich an, ja? Aber nach der Spritze, die ich ihr gegeben habe, müsste sie eigentlich bis morgen früh durchschlafen. Wenn Sie zurück in San Francisco sind, sollten Sie auf jeden Fall auch dort einen Arzt aufsuchen. Wegen eines Albtraums? Nun, Albträume sind oft erste Warnzeichen von ernsten Erkrankungen. Naja, jedenfalls noch eine gute Nacht. Ja, danke, Doktor. Na dann, versuchen wir mal, noch ein paar Stunden zu schlafen. Mal sehen, was noch in der Glotze läuft. Guten Morgen. Es ist 4.30 Uhr. VTTN bringt Ihnen die Nachrichten. Nett von euch. Während der vergangenen Nacht kam es auf dem Highway 93 in Richtung Albuquerque zu einem bisher nicht geklärten Zwischenfall. Ein Streifenwagen der Highway Patrol fand gegen 24 Uhr unmittelbar am Kilometerstein 19 die völlig zerstörten Überreste zweier schwerer Motorräder. Die Beamten stießen auf die Leiche eines etwa 30-jährigen Mannes. 50 Meter entfernt wurde eine zweite, lebensgefährlich verletzte Person gefunden. Der Verletzte sagte aus, dass er von einer Art Drachen angegriffen wurde. Die sofort verständigte Kriminalpolizei stellte später in weitem Umkreis Kampfspuren fest. Wie unser Korrespondent Elliot Parker vor wenigen Augenblicken mitteilte, tippt die Polizei auf einen Machtkampf innerhalb einer Biker-Gang. Rockerkrieg in Las Vegas. Gute Schlagzeile. Es ist jetzt der zweite unerklärliche Zwischenfall innerhalb von 24 Stunden. Gestern Nacht stürzte nahe Las Vegas ein Segelflieger ab. LVTTM berichtete darüber. Seine Maschine wurde in den frühen Morgenstunden erheblich beschädigt aufgefunden. Beschädigt in einer Weise, die durch den Absturz allein nicht zu erklären ist. Hey, Betty! Was ist los? Fühlst du dich besser? Besser? Was meinst du? Na, ich musste einen Arzt rufen, weil du vollkommen ausgeflippt bist. Wahrscheinlich war es nur ein Albtraum. Aber du hast dich im Bett herumgeworfen und ganz schlimm gestöhnt und gezittert. Außerdem hattest du leichtes Fieber. Warum hast du mich nicht geweckt? Das habe ich versucht. Ich habe dich geschüttelt und angeschrien, aber du warst nicht wach zu kriegen. Nicht mal der Arzt hat es geschafft. Erinnerst du dich an den Traum? Nicht an alles. Ich weiß nur, dass es haarsträubender Unsinn war. Wahrscheinlich hätte ich nicht mitkommen sollen. Wohin? Zu Sonstrup? Ja, diese Plastiksaurier verfolgen mich jetzt schon im Schlaf. Lohnt nicht drüber zu reden. Vielleicht doch. Okay, du Hobbypsychologe. Es hatte irgendwas mit einem Dinosaurier zu tun. Und mit Motorrädern. Mehr weiß ich nicht mehr. Motorräder? Bist du dir sicher? Ja. Warum fragst du? Guten Morgen, was kann ich für Sie tun, Sir? Mein Name ist Sanders, Craig Sanders vom LVTTN. Meine Kollegen waren wohl schon einmal hier. Es geht um... Um den Patienten, der heute Nacht eingeliefert wurde, ich weiß. Wo finde ich ihn? Er ist nicht vernehmungsfähig. Hat man Ihnen das nicht gesagt? Doch, ich will auch nur ein paar Bilder machen. Das wird doch wohl erlaubt sein. Ich werde Dr. Leroy rufen. Tun Sie das. Vielleicht sagen Sie mir schon mal die Zimmernummer... Ich kann mich ja direkt dort mit dem Doc treffen. Zimmer 417. Aber machen Sie sich keine allzu großen Hoffnungen. Guten Tag, Officer. Ich bin... Der 20. Reporter, der hier rein will. Und Sie werden mit Sicherheit nicht der Letzte sein, was? Warum wird dieser Mann bewacht? Steht er unter Verdacht? Oder unter Polizeischutz? Ich habe meine Befehle. Geben Sie mir wenigstens einen kleinen Tipp. Wenn Sie Näheres erfahren wollen, fragen Sie doch den Mann, der da gerade aus dem Aufzug kommt. Mr. Sand? Sanders. Craig Sanders. Und Sie sind... Inspektor Leach, dürfte ich bitte Ihren Presseausweis sehen? Natürlich. Hier, bitte. Es gibt keinen Greg Sanders bei LVTTN. Ich bin freier Journalist und arbeite derzeit für das Time Life Magazine. Und warum haben Sie dann behauptet, vom Fernsehen zu sein? Im Allgemeinen wird man eher vorgelassen, wenn man behauptet, vom örtlichen Fernsehsender zu kommen. Ich muss Sie bitten, mich aufs Revier zu begleiten. Warum denn das? Ich werde Ihre Angaben überprüfen, Mr. Sanders. Und sollten diese falsch sein, haben Sie ein großes Problem. Sie hätten sich eine Menge Ärger ersparen können, wenn Sie gleich die Wahrheit gesagt hätten. Eine Frage noch, Inspektor. Ja? Warum diese Geheimnistuerei? Warum? Sie sind Journalist, Mr. Sanders. Sie sollten die Antwort kennen. Aber ich will es Ihnen trotzdem erklären. Sie haben mir erzählt, dass Sie das beschädigte Sauriermodell draußen auf der Baustelle gesehen haben. Mhm. Es gibt Leute, die strikt gegen diesen Freizeitpark sind. Fragen Sie mich nicht, warum. Verrückte und Spinner gibt es überall. Und wenn die haarsträubende Geschichte, die dieser Rocker zum Besten gegeben hat, an die Öffentlichkeit drängt, bekommen wir ernste Schwierigkeiten. Das ist sie doch schon. Leider. Aber wir werden verhindern, dass noch mehr Unheil angerichtet wird. Sie wissen wohl besser als ich, wie leicht man für Unruhe und Panik sorgen kann. Eine Meldung hier, ein geschickt formulierter Artikel dort. Das Ganze ist nichts als ein geschickt eingefädelter Propagandafeldzug, der das ganze Projekt in Misskredit bringen soll. Und wer hätte etwas davon? Es geht hier um Geld, Mr. Sanders. Um sehr viel Geld. Und wo Geld im Spiel ist, sind immer Leute, die nur auf ihren eigenen Vorteil bedacht sind. Na dann, auf Wiedersehen, Inspektor. Ja, machen Sie es gut. Craig, wo warst du die ganze Zeit? Ich musste kurz was erledigen und werde jetzt noch einmal zu Sonstrup hinausfahren. Ich denke nicht, dass er auf deinen Besuch vorbereitet ist. Eben. Vielleicht erfahre ich so noch etwas Interessantes. Irgendetwas geht in diesem Park vor und ich möchte wissen, was. Leute, alles klar bei euch? Mr. Sanders, wie kommen Sie hierher? Durch das Tor. Es war offen. Wer ist der Typ? Was hat er hier verloren? Das ist Mr. Sanders. Ich habe Ihnen doch von der Reportage erzählt. Sie sind also dieser Journalist. Ja. Und mit wem habe ich das Vergnügen? Ich glaube kaum, dass es ein Vergnügen für Sie wird. Haben Sie das Schild nicht gesehen? Sie befinden sich auf Privatgelände. Ah, heute aber ein wenig bissig. Wie ich sehe, wurde noch eines ihrer Modelle zerstört. Der Ornithomimus. Wann ist das passiert? Heute Nacht? Ja, aber ich verstehe nicht, wie die Vandalen hier unerkannt reinkommen konnten. Moment mal, der Mann ist doch von der Presse, oder? Sicher, Mr. Dirks, aber... Nichts aber! Sie werden kein Wort mehr sagen, Professor. Und Sie verschwinden hier auf der Stelle. Sonst rufe ich die Polizei. Ich glaube nicht, dass das klug wäre, Mr. Dirks. Sind Sie hier der Boss oder sowas? Ja, und ich gebe Ihnen genau eine Minute Zeit, dieses Gelände zu verlassen. Hören Sie, ich weiß zwar nicht, wer Ihnen jede Nacht Ihr Spielzeug kaputt macht. Spielzeug, so eine Unverschämtheit. Aber ich weiß, dass es um mehr geht als um die Sabotageakte von irgendwelchen Spinnern. Draußen in der Wüste wurde heute Nacht ein Mann ermordet. Und was haben wir damit zu tun? Ein Überlebender behauptet, dass er von einem Drachen angegriffen wurde. Aber das ist doch Unsinn! Natürlich wird niemand im Ernst glauben, dass ihre Saurier nachts zum Leben erwachen und Leute auffressen. Aber irgendjemand ist dabei, Stimmung gegen ihr Unternehmen zu machen. Und er geht dabei verdammt geschickt vor. Glauben Sie, Ja, das glaube ich. Noch ein paar Zwischenfälle und die Leute werden sagen, ach, da war doch einmal diese komische Sache. Erinnert ihr euch? Das mit diesem Fabelwesen, das angeblich in der Wüste herumlief. Man wird mit Unbehagen von ihrem Park reden, schließlich mit Abneigung. Ein Verbündeter bei der Presse kann da nicht schaden. Wir haben schon genug Ärger. Wir brauchen niemanden, der hier rumläuft und den Betrieb durcheinander bringt. Professor, sorgen Sie dafür, dass er verschwindet. Ich mache nur noch schnell einige Fotos. Langsam reicht es, Mr. Sanders. Arroganter Sack. Hey, was ist das? Sind das Fußabdrücke? Aber das kann nicht sein. Das sind ja die Spuren eines Dinosauriers. Ich denke, ich muss Ihnen Verschiedenes erklären. Auch einen? Nein, das ist noch etwas zu früh für mich. Normalerweise trinke ich auch nicht vor dem Abendessen. Aber heute mache ich mal eine Ausnahme. Also, ich bin Ihnen wohl eine Erklärung schuldig. Als Sie gestern hier waren, habe ich Ihnen nicht die ganze Wahrheit gesagt. Ihre Kollegin, Miss... Land. Richtig, Miss Land. Sie glaubte, dass eines der Modelle sich bewegt hat, erinnern Sie sich? Ja, natürlich. Das war keine Sinnestäuschung. Die Modelle können sich bewegen. Sie... Unsere Saurier sind keine starren Skulpturen. Sie sind beweglich. Wollen Sie sagen, dass Sie hier gigantische Roboter aufgebaut haben? So ungefähr. Unglaublich. Wir müssen schließlich konkurrenzfähig bleiben. Selbst in Disneyland gibt es schon seit Jahren voll bewegliche, lebensgroße Comicfiguren. Aber wir sind hier einen Schritt weitergegangen. Unsere Modelle, zumindest die kleineren, bewegen sich völlig naturgetreu. Naja, sofern das möglich ist. Daher die Fußspuren. Aha. Sie werden verstehen, dass wir bemüht waren, diese Tatsache bis zum letzten Augenblick geheim zu halten. Als große Überraschung für die Eröffnungsfeier. Und wie genau funktioniert das? Technisch gesehen ist das heutzutage keine große Herausforderung mehr. Mit dem entsprechenden Budget ist fast alles möglich. Die Modelle sind mit einer Elektronik ausgestattet, die über einen Zentralcomputer gesteuert wird. Es gibt eine Reihe fest einprogrammierter Bewegungsabläufe, die jede Maschine absolvieren kann. Wenn ich darüber nachdenke, was heute Nacht geschehen ist... Ich weiß. Es gibt genug Science-Fiction-Stories über amoklaufende Roboter. Aber glauben Sie mir, Mr. Sanders, wir haben nichts damit zu tun. Die Maschinen werden über den Zentralrechner gesteuert. Es gibt keine Möglichkeit, Ihr Programm zu ändern. Hm. Sie glauben mir nicht? Das würde ich gerne, Professor, aber... Aber was? Nichts. Schon gut. Bitte, bewahren Sie Stillschweigen. Wenigstens bis die Polizei die Sache aufgeklärt hat. Okay. Vielleicht revanchieren Sie sich ja dafür. Gern, wenn Sie mir sagen, wie. Wie wäre es mit einer Einladung zur Eröffnungsfeier? Hallo? Professor? Professor Sonstrup? Sind Sie hier? Ich bin's, Clive. Niemand da. Vermutlich sitzt der Professor noch mit diesem Presseheini zusammen. Tja, dann werde ich den Tyrannosaurus eben alleine überprüfen. Das Modell ist der Hammer. Die Techniker haben wirklich gute Arbeit geleistet. Und die Augen. Absolut realistisch. Geradezu unheimlich. Naja, was für ein Chaos hier auf dem Tisch. Die ganzen Werkzeuge. Ich werde mir mal die Schaltkreise ansehen. Nicht, dass da auch irgendwo geschlampt wurde. Gibt's denn in dem Müll keinen Schraubenzieher? Nee. Na, da. Ah, so, mein Saurierchen. Dann will ich den noch mal auf die Pelle rücken. Scheiße. Was ist das? Das Ding? Es erwacht zum Leben. Aber... Was? Ja? Hören Sie, ich möchte Ihnen ein paar Fragen stellen. Ich habe Ihnen doch schon alles gesagt. Außerdem glaubt mir sowieso keiner. Ich bin nicht vom Krankenhaus und auch nicht von der Polizei, falls Sie das befürchten. So? Und wer sind Sie dann? Mein Name ist Sanders. Ich bin von der Presse. Ein Reporter. Na, super. Ich bin hierher gekommen, um Ihnen zu helfen. Wie heißen Sie? Dick. Aber wieso helfen? Nehmen wir an, dass ich Ihre Geschichte mit dem Drachen glaube. Echt? Sie halten mich nicht für verrückt? Nein. Aber ich brauche Beweise für Ihre Story. Nur dann kann ich etwas unternehmen. Warten Sie. So. Wie sah das Ding aus, das Sie angegriffen hat? Schauen Sie sich bitte mal die Fotos auf meinem Tablet an. Ist es eine dieser Kreaturen gewesen? Das. Das da. Aha. Der Ornithomimus. Habe ich mir doch gedacht. Sind Sie sich ganz sicher? Todsicher. Dieses Monster werde ich nie vergessen. Ich danke Ihnen. Sie haben mir sehr geholfen. Wobei? Wobei hat er Ihnen geholfen, Mr. Sanders? Langsam beginne ich mich zu fragen, für wie dumm Sie uns eigentlich wirklich halten. Was haben Sie sich eigentlich davon versprochen? Gewissheit. Sie halten also immer noch an Ihrer Geschichte fest? Natürlich. Sehr eindrucksvoll, Ihre Bilder. Sie sind wirklich ein ausgezeichneter Fotograf, Mr. Sanders. Aber mehr auch nicht. Als Privatdetektiv sind Sie nämlich eine Niete. Tja. Was muss eigentlich noch passieren, damit Sie mir glauben? Eine ganze Menge, mein Junge. Aber ich glaube nicht, dass Sie die Gelegenheit haben werden, das mitzuerleben. Und warum nicht? Wollen Sie mich einsperren, Inspektor? Das könnte ich. Aber ich ziehe es vor, Sie einfach auf schnellstem Wege zum Flughafen zu bringen. Und dafür zu sorgen, dass Sie die nächste Maschine nach San Francisco nehmen. Tja, das kann nicht Ihr Ernst sein. Ich bin ein freier Bürger dieses Landes. Und niemand schreibt mir vor, wo ich hinzugehen habe. Ihre Polizeimarke berechtigt Sie noch lange nicht. Ach, hören Sie auf. Sie haben die Wahl, Sanders. Entweder Sie verlassen die Stadt oder ich sperre Sie ein. So einfach ist das. Und weswegen? Lassen Sie mich überlegen. Einbruch, Irreführung der Behörden, Diebstahl, Sabotage. Tja, Sie machen sich ja lächerlich. Was muss eigentlich noch geschehen, damit Sie begreifen, dass dort draußen auf der Baustelle etwas nicht mit rechten Dingen zugeht? Zwei Menschen sind bereits tot. Also gut, Sie wollen es scheinbar nicht anders. Ich bringe Sie jetzt zum Flughafen. Hey, lassen Sie mich los! Kommen Sie mit. Die Stadt Las Vegas und 10 der größten Firmen unseres Landes haben bisher fast 400 Millionen in dieses Projekt gesteckt. Und wir werden uns dieses Geschäft nicht von ein paar Randalierern und Schmierfinken verderben lassen. Wer auch immer Sie bezahlt, Sanders, er wird keinen Erfolg haben. Sie glauben wirklich das? Ich glaube jedenfalls nicht, dass die Saurierfiguren da draußen plötzlich Amok laufen und Menschen anfallen. Verdammt nochmal! Die ganze Stadt kann in Gefahr sein! Der Einzige, der hier in Gefahr ist, sind Sie! Nehmen Sie endlich Vernunft an und machen Sie das Beste aus Ihrer Situation. Sie haben verloren. Einen Moment. Ja, hallo? Wer? Okay, ich verstehe. Ja, gut. Danke. Ist etwas passiert? Ihre Kollegin, Miss Land. Betty? Was ist mit ihr? Sie ist auf dem Weg hierher ins Krankenhaus. Offenbar hatte sie Motel eine Art Nervenzusammenbruch. Ich verstehe das nicht. Ich begreife das einfach nicht. Was verstehen Sie nicht, Professor? Dass diese Verbrecher jetzt schon zum dritten Mal zugeschlagen haben? Gestern und vorgestern, das war Sabotage. Aber das da, das war keine Protestaktion unzufriedener Nachbarn. Das war Mord. Martens hat Ihnen sehr nahe gestanden, nicht wahr? Ich habe die letzten 2 Jahre eng mit ihm zusammengearbeitet. Ich verstehe. Aber trotzdem... Trotzdem muss die Sache so schnell wie möglich aufgeklärt werden. Das versteht sich von selbst. Allein im Interesse unseres Projektes. Wenn die Presse Wind von der Sache bekommt... Hören Sie endlich mit Ihrem Projekt auf, Mr. Dirks. Dort drüben ist einer meiner Freunde gestorben. Und alles, was Sie im Kopf haben, sind Ihre Zahlen und Bilanzen. Ich will den Mörder haben. Das wollen wir alle, aber... Ach, verdammt. Hören Sie das? Was ist da los? Was zur Hölle ist denn da draußen los? Spinnen die? Die sollen arbeiten und nicht... Mein Gott! Ach du Scheiße! Die Saurier! Sie leben! Aber das sind doch nur Maschinen. Wie können die auf einmal... Oh nein, da kommt einer auf uns zu! Nicht reden, Betty. Sag nichts, wenn es dich zu sehr anstrengt, okay? Geht es dir besser? Du musst sie warnen. Wen meinst du? Warnen? Wovor? Ich... Sie sind in Gefahr. Wer, Betty? Wer ist in Gefahr? Die Stadt. Craig, du musst die Stadt warnen. Sie alle sind in Gefahr. In furchtbarer Gefahr. Aber... Nein, bitte, hör mir zu. Ich habe nicht viel Zeit. Glaubst du, dass ein Wesen, das einmal gestorben ist, wiedergeboren werden kann? Reinkarnation, meinst du? Nein, ich meine keine Menschen. Ein Ding, das... seit Millionen Jahren tot ist. Etwas Böses. Es kommt wieder, Craig. Ich verstehe nicht, was du meinst. Es ist in mir. Dieses Ding. Betty! Ich verliere die Kontrolle. Dieses Wesen ist... Es wird immer stärker. Was? Hey! Was ist mit dir? Oh, Betty! Betty! Betty? Scheiße! Was war denn das gerade? Ganz schön spooky. Oh. Jetzt scheint sie zu schlafen. Inspektor? Sie hatten recht, Mr. Sanders. Wovon reden Sie? Auf der Baustelle ist die Hölle ausgebrochen. Die Dinosaurier. Sie töten jeden, der ihnen in die Quere kommt. Wie weit ist es noch? Ein paar Minuten. Ich verstehe nicht, wo der Hubschrauber bleibt. Da ist er. Na endlich. In 10 Sekunden sind Sie bitte kommen. Inspektor Leach, bleiben Sie auf Sendung und berichten Sie alles, was Sie sehen. Alles, verstehen Sie? Jede Kleinigkeit. Verstanden. Verstanden, Inspektor. Ich bleibe auf Empfang. Okay. Und seien Sie vorsichtig. Inspektor, ich bin jetzt in Sichtweite. Das ganze Gelände steht in Flammen. Ich kann nicht erkennen, was passiert ist. Aber die Häuser scheinen zum größten Teil zerstört zu sein. Ich sehe Menschen. Menschen, ich bin zu hoch, um Einzelheiten zu erkennen. Ich gehe tiefer. Nein! Bleiben Sie, wo Sie sind! Da unten liegt alles in Trümmern. Ein paar Männer scheinen mich entdeckt zu haben. Sie laufen wild durcheinander und winken. Sie brauchen Hilfe. USC 76, hören Sie mich! Nicht landen! Das ist ein Befehl! Da ist etwas vor mir. In der Luft. Ich kann nicht genau erkennen, was... Oh Gott! Inspektor, sehen Sie! Der Hubschrauber wird angegriffen! Was ist das für ein Ungeheuer? Ein Pterodactylus! Sehen Sie nur! Oh mein Gott! Oh. Unglaublich! Wir müssen raus hier! Die Saurier! Sie kommen direkt auf uns zu! Schnell, raus hier! Los, Männer! Eröffnet das Feuer! Schicken wir diese Bestien zurück in die Uhrzeit! Miss Land? Was haben Sie denn? So beruhigen Sie sich doch. Es lebt. Es lebt in mir. Was meinen Sie? Miss Land? Jahrtausend um Jahrtausend hat es abgewartet. In der Finsternis gelauert. Und nun ist es zurückgekehrt. Ich spinne ja total. Einst hat es die Welt beherrscht. Die großen Echsen sind ihre Diener gewesen. Die Saurier in der Wüste. Sie sind erst der Anfang. Dr. Leroy! Dr. Leroy, kommen Sie schnell! Die Patientin dreht durch! Es gibt nur einen Weg, es aufzuhalten. Halt! Halt! Einen einzigen Weg. Nein! Hey! Tun Sie das nicht! Ich muss es tun! Nein! Nicht das Fenster! Miss Lane! Oh Gott! Was ist geschehen? Mr. Sanders, sehen Sie nur. Die Biester bewegen sich nicht mehr. Sie scheinen plötzlich wie eingefroren zu sein. Was auch immer diese Monster kontrolliert hat, ist tot. Sie sind wieder zu dem geworden, was sie vorher waren. Modelle aus Kunststoff und Metall. Leblose Statuen. Nicht mehr als riesige Spielzeuge. Es ist vorbei.